Podcast Versuchslabor. Also, mein Freund Horst, der hat mir jetzt erzählt, als er letztens aus der Kneipe gekommen ist, da saß seine Doris splitternackt auf dem Sofa. Da hat er gefragt, sag mal, Doris, was denn los? Da sagt sie, aber Horst, ich hab doch für dich das Kleid der Liebe angezogen. Und da sagt der Horst, naja, das hättest du aber auch mal aufbügeln können vorher. Oha. Das Niveau-Tief wurde soeben erreicht. Bitte klatschen Sie jetzt.